Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Record Store Day 2012. Record Store Day 2012. Auch wenn einige es längst wissen werden, an dieser Stelle zunächst die Frage, was eigentlich ist der Record Store Day? Im Grunde reicht da bereits eine Übersetzung des Begriffs ins Deutsche. Der Tag des Schallplattenladens also, und zwar des Unabhängigen. Des Ladens mithin, der keiner Ladenkette angehört oder aber als eine Abteilung unter vielen sein Dasein im Kaufhaus fristet, dies und jenseits von Damenmode, Herrenoberbekleidung, Obst und Gemüse. Der Schallplattenladen, der gute Alte, dessen Besitzer morgens die in aller Regel einzig vorhandene Tür zur Straße hin auf und abends wieder abschließt. In Deutschland findet der Record Store Day offiziell zum ersten Mal am Samstag statt, jetzt am 21. April. Was zeichnet ihn aus? Antwort: die Liebe zur Musik. Die ursprüngliche, wenn man so will. Im Zentrum des Record Store Days nämlich steht das Vinyl. Bundesweit sind es etwa 120 Schallplattenläden, die am Samstag rund 300 rare und zum Teil streng limitierte Vinyls anbieten. Als Album, als sogenannte 12-Inch oder auch 10-Inch Maxi und auch als 7-Inch Single. Vieles darunter in Farbe, Picture Disc. Einen Bruchteil der exklusiv angebotenen Ware gibt es auch als CD. 1% etwa. Der Record Store Day. Eine Rede der Kanzlerin wird es natürlich nicht geben. Auch rote Teppiche, meines Wissens Fehlanzeige. Aber einen Botschafter, den gibt es. Thees Uhlmann ist sein Name, Kopf von Tomte, auch solo erfolgreich. Tees steht im Mittelpunkt eines eigens gefertigten Videotrailers und preist darin den 21. April als den Tag, an dem alle Musikliebhaber endlich mal wieder geschlossen den Schallplattenladen ihres Vertrauens aufsuchen sollen. Ihr kauft euer Obst ja auch Bio, schließt er seine Ausführungen. Nun ja. Er selber veröffentlicht exklusiv für den Record Store Day einen Song über den FC St. Pauli. Den Song werden wir jetzt nicht unbedingt ordern, sagt mir Tom aus dem Team des Kölner Plattenladens Parallel und fügt hinzu, was haben wir hier in Köln mit dem FC St. Pauli zu tun? Vielleicht schon bald mehr, als ihr denkt, sage ich und bedanke mich für das Gespräch, auf das ich gleich noch ausführlicher zurückkomme. David Bowie und der Starman. Als Picture Disc gibt es den Track auf dem Record Store Day 2012. Alle Informationen weiterführendes dazu auf recordstoredaygermany.de. Die Idee zu diesem Tag stammt übrigens nicht aus Deutschland. Sie kommt aus den USA. Ihr geistiger Vater ist ein Mann namens Chris Brown. Er führt den Record Store Bull Moose in New Hampshire im Bundesstaat Maine. Brown hatte irgendwann festgestellt, dass unabhängige Comicläden in den USA einmal jährlich den sogenannten Free Comic Day zelebrierten. Und er fragte sich, warum gibt es so etwas nicht auch für unabhängige Schallplattenläden? Gute Frage. Schnell fand sich ein knappes halbes Dutzend Musikenthusiasten, wagte einen Anfang und fand zügig prominente Unterstützer. Paul McCartney meldete sich umgehend und Metallica spielten beim ersten Record Store Day live im Mountain View Record Store in San Francisco. Das war am 19. April 2008, dem dritten Samstag des Monats. So läuft das Spiel, auf das sich im ersten Jahr 2008 auch England umgehend eingelassen hat, bis heute. Dritter Samstag im April, Record Store Day. Der Lauf der Dinge, so wie ihn mir Lux Interior von den Cramps einst einmal beschrieben hatte. Er bewahrheitet sich also einmal mehr. Am Anfang war das Chaos, hatte Lux mir erklärt. Dann kam die Atombombe, dann die Comics, dann der Rock'n'Roll. Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't care. Cause I'm a reborn maggot using dream warfare. Record Store Day 2012, Tag des Schallplattenladens. Mit ausnahmslos exklusiven Artikeln von David Bowie, Janis Joplin, Morrissey. Dazu zahllose Underground-Bands, zahlreiche Genres. Hip-Hop, Metal, Rock, Pop, Clubmusik. Und hier und da auch Live-Auftritte, sogenannte In-Store-Gigs. Im Kölner Laden parallel spielt die Münchner Band Katie Smokers Wedding Party. Einer der Musiker ist der Bruder von Tom, jenem Tom aus dem Team des Ladens also, der die St. Pauli-Platte von Thees Uhlmann nicht ordern will. Die Münchner Band wird an diesem Samstag eine Mini-LP veröffentlichen, streng limitiert, 220 Stück. Auf der Rückseite des Vinyls befindet sich der Mitschnitt eines Live-Konzerts, welches die Band 1991 im Kölner Club Underground gespielt hat, vor 21 Jahren also. Das Cover des Albums hat René gestaltet. Ein guter Freund übrigens. Um ehrlich zu sein, ich bin wie viele in meinem Alter mit Schallplattenläden ja groß geworden und kenne entsprechend auch heute noch einige Leute, die damit ihr Geld verdienen. Ich kenne die Wanderwege, die sie sich in ihrer kargen Freizeit entlangquälen, die Teiche, in denen sie fischen und teilweise kann ich sogar ihre Hunde beim Namen rufen, wenn die satt und zufrieden durch den Laden huschen. Mit Bianca, etwa der Schäferhündin, und ihrem Besitzer Klaus-Peter bin ich vor rund 10 Jahren einmal gemeinsam zu einem Interview mit Chris Goss von den Masters of Reality gefahren. Das lag auf der Hand. Klaus-Peter ist der größte Chris Goss-Fan und auch Kenner, den ich kenne. Und außerdem und in erster Linie eben auch Inhaber des Bochumer Plattenladens Discover. Dort haben wir uns wohl auch irgendwann einmal kennengelernt. Wann? Schwer zu sagen. Klaus-Peter betreibt den Laden bereits seit 1985. Chris Goss und die großartigen Masters of Reality. Chris Goss fühlte sich verdammt wohl damals, ich erinnere mich gut. Er mochte Bianca, die Schäferhündin, und geriet so richtig ins Plaudern. Am Ende waren wir bei seinen Plastikenten, mit denen dieser beleibte Mann unter sengender Sonne im heimischen Pool zu spielen pflegte, wenn ihm danach war. Record Store Day 2012. Jetzt am Samstag wird Klaus Peter seinen Laden Discover früher öffnen, bereits um 10 Uhr. Er hat auf zahlreiche Artikel bereits jetzt etliche Vorbestellungen und erwartet Kunden aus dem ganzen Ruhrgebiet, dem Münsterland, sogar aus Osnabrück. Online bestellen und sich die Ware schicken lassen? Nein. Wer etwas will, muss real da sein. Besonders hoch im Kurs steht derzeit, zugegeben, mich hat das ein wenig überrascht, aber mit Voulez-vous im Extended Dance Mix als 12-Inch Vinyl. Während Klaus Peter Vorbestellungen akzeptiert, fährt parallel in Köln die ganz harte Schiene. Keine Vorbestellung. Wer zuerst kommt, malt dort auch zuerst. Beide Läden, parallel in Köln und Discover in Bochum, haben den Record Store Day bereits inoffiziell in den letzten Jahren begangen und sich mit Hilfe ihrer Importeure die entsprechende Ware aus dem Ausland besorgt. Dabei Blut und Wasser geschwitzt. Die Sachen kamen und kamen nicht. Dann kamen sie doch. Dieses Jahr zeichnen sich Probleme bestenfalls am Rande ab. Es gibt aber wohl welche bezüglich der US-Band Flaming Lips. Während es mit dem neuen Album, auf dem unter anderem auch Erykah Badu und Bon Iver als Gäste vertreten sind, keine Probleme geben sollte, könnte es nach meinen Informationen genau solche Probleme nämlich, aber bezüglich der exklusiv für den 21. April vorgesehenen Vinyl-Single-Veröffentlichung geben. Dort nämlich gibt es den Flaming Lips Klassiker A Spoonful Weighs a Ton auf der A-Seite. Auf der B-Seite den Song dann in der Version der, Achtung, Metaller Mastodon. Die covern ebenfalls anlässlich des Record Store Days ein Lied von Feist und sie wiederum covert Mastodon. Record Store Day 2012. Sage niemand, dieser Tag tauge bestenfalls zur Fußnote. Eltern. Giving more than they had, the process had begun. A million came from one. The limit's now. Being drunk on their plan, they lifted up the sign. The privilege had been won. Being drunk on their plan, they lifted up the sun. Die Flaming Lips mit dem eben erwähnten Song. Record Store Day 2012. Was ist eigentlich los mit Vinyl, mit Schallplattenläden? Einer der Co-Gründer des Record Store Day, der Amerikaner Michael Kurz, sagt, in Los Angeles hätten im vergangenen Jahr 6 neue Läden aufgemacht. Und hier? Die Szene ist geschrumpft, keine Frage. Aber die, die noch da sind, halten sich wohl ganz gut. Klaus Peter verkauft seit einiger Zeit im Bochumer Discoverladen alle nur denkbaren Fabrikate von Plattennadeln, Systeme also. Ältere Kunden, sagt er, hätten sich teilweise neu mit Plattenspielern eingedeckt. Auch jüngere Kunden im Alter 16 bis 25 würden überraschend zahlreich auf Vinyl setzen. Sie hätten ihre Plattenspieler teilweise geerbt. Was kaufen diese Jüngeren? Überraschend viel ältere Themen, sagt Klaus Peter. Und Tom von Parallel in Köln stößt ins selbe Horn. Es fallen Namen wie, Achtung, Cat Stevens, Pink Floyd und natürlich The Beatles. Sind Plattenläden also nicht mehr als bloße Gralshüter der Popmusik? Nein, natürlich nicht. Zahlen belegen das. Der Bundesverband der Musikindustrie berichtet von steigenden Absatzzahlen in Sachen Vinyl, insbesondere seit 2008. Der Zuwachs in 2010 etwa soll bei 37,6% gelegen haben. Ein Jahr später, 2011, also seien es noch einmal rund 18,5% gewesen. Der eben bereits erwähnte Amerikaner Michael Kurz erwähnt in einem Interview anlässlich des diesjährigen Record Store Day die britische Sängerin Adele, die bei einer Gelegenheit einmal gefragt worden sei, was sie nach der Entgegennahme ihrer ersten beiden Grammys 2009 gemacht habe. Ich habe ein halbes Jahr lang in einem Plattenladen gearbeitet, soll Adele dem verdutzten Fragesteller geantwortet und die Begründung gleich mitgeliefert haben. Ich wollte geerdet sein, meine Bodenhaftung nicht verlieren. She got your love anymore. He's the one I'm leaving you for. Record Store Day 2012. Am kommenden Samstag, also jetzt Samstag, 21. April, erstmals offiziell in Deutschland. Weltweit beteiligen sich rund 1700 unabhängige Plattenläden an dieser Aktion, die im eigentlichen Sinn ausgehend also von ihrer Anfangsinszenierung 2008 in den USA ihr erstes kleines Jubiläum begeht. Sie wird 5 Jahre alt. Im Internet kursieren eine ganze Reihe von kurzen und auch längeren Videos, innerhalb derer alle nur denkbaren Protagonisten die Werbetrommel rühren. Darunter natürlich auch der geistige Vater des Ganzen, der bereits erwähnte Chris Brown. Gut 15 Minuten lang hält er, ein langhaariger Mitvierziger mit Bart, Brille und vollem Gesicht, etliche Vinylraritäten in die Kamera, erzählt Anekdoten und schweift ab bis hin zu seinem Sohn. Der ist 6 Jahre alt und ebenfalls bereits ganz aufgeregt anlässlich des Record Store Days 2012. Dann nämlich am Samstag hat der Kleine Geburtstag. Er wird also 7. Welch ein Zufall. Denn auch der Botschafter der internationalen Record Store Day Bewegung begeht am 21. April seinen Geburtstag. Er ist es. I looked up at the rain. Yes, der Botschafter, Iggy Pop. Unabhängige Schallplattenläden in Deutschland beteiligen sich am Record Store Day 2012. Hauptverantwortlich für die organisatorischen Belange in Deutschland ist ein Mann namens Jan Köpke aus Hamburg, Kopf auch des dort ansässigen Indie-Labels Pop-Up Records. Für einen Gutteil der Durchführung, sprich Organisation und Auslieferung der Ware, steht die Wuppertaler Label- und Vertriebscompany Cargo. Ralf, der Kopf des dortigen Promotion-Teams, hat als Schalke-Fan zwar womöglich schon bessere Wochen gesehen als die aktuell laufende, dennoch war es ihm eigenen Angaben zufolge eine Freude. Für diese kleine Sendung hier beim amerikanischen Sub-Pop-Label Musik loszueisen, die offiziell erst am Samstag in die Läden kommt. Exklusiv, aber hier schon gespielt werden darf. Danke Sub-Pop, danke Ralf. Gonna shoot my Eben gehört exklusiv die amerikanische Band Blitzen Trapper mit ihrer Version von Hey Joe. Hier im Hintergrund, das ist der britische Produzent Lang, der am Samstag Record Store Day 2012 in Cardiff in Wales im dortigen Record Shop Catapult gastiert und dort als DJ auflegen wird. Hier im Hintergrund noch einige Takte von seiner brandneuen EP mit insgesamt 5 Tracks, die mir heute im späten Nachmittag zugespielt worden ist. Ich vermute auch hier fast exklusiv. Record Store Day 2012. Sammlerstücke, Raritäten, Wiederveröffentlichungen, Neupressungen, limitierte Ausgaben. Was kosten diese ohne Wenn und Aber mit einem wertbehafteten Tonträger eigentlich? Viel? Zu viel? Die mir vorliegenden Listen geben da größtenteils Entwarnung. Die meisten Artikel liegen im Bereich, sagen wir, 10 bis 20 Euro. Erheblich darüber liegt die kulthaft verehrte US-Psychedelic-Band 13th Floor Elevators mit Music of the Spheres. Der sogenannte Nettopreis hier liegt bei 110 Euro. Gemach allerdings, hier handelt es sich um eine fantastisch aufgemachte Box mit insgesamt 9 Alben. Die Gesamtauflage in diesem Fall liegt bei 3.000 weltweit. Dennoch, einigen unabhängigen Läden sind die Preise zu hoch. Sie haben Angst, auf der Ware sitzen zu bleiben. Erwin Fuhrmann etwa von Fine Music and Art aus Saarbrücken findet die Produkte zu limitiert und empfindet seine Räumlichkeiten auch nicht als geeignet für ein solches plötzliches Mehr an Ware. So ist es im ganzen Saarland beispielsweise nur ein einziger Laden, der sich beteiligt. Rex Rotary, ebenfalls aus Saarbrücken. Hier im Sektor sieht das besser aus. Neben Discover in Bochum gibt es eine weitere knappe Handvoll Läden im Ruhrgebiet. Green Hell in Münster ist ebenso dabei wie Parallel und A-Musik in Köln. Sowie all jene, die ich aus Zeit und zugegebenermaßen auch Recherchemangel an dieser Stelle nicht erwähnen kann. Deshalb noch einmal recordstoredaygermany.de. Alle Informationen zum 21. April auf dieser Seite. From troubled sleep in the middle of the night, reaching for the soft hand that once held mine so tight. My fingers touch the pillow where once you laid your head, and I run my hand down the cold, cold sheets on your side of the bed. My head spins from the perfume that lingers every place, that kiss, that taste of lipstick left on your pillowcase. And here in this nightmare of darkness, I remember the day we were with. And I clutch and I tear at the tear-stained sheets on my side of the bed. My arms ache to hold you, my lips hunger for your kiss. I just couldn't stand to go through another lonely night like this. These hands that once caressed you just took a bottle from the drawer. It said, take one for sleeping, but I'm taking many more. What good is there in living when the dreams we shared are dead? And now at last I lay me down to sleep on my side of the bed. Gerade gehört Lee Hazelwood, Singles, Raritäten, B-Seiten von ihm aus den Jahren 1968 bis 71, die damals auf seinem eigenen Label Lee Hazelwood Industries erschienen sind, gibt es als CD, aber eben auch als Vinyl exklusiv am Record Store Day 2012. In einem Fußballforum stieß ich letztens übrigens auf die Frage eines Users, ob es in Saarbrücken, wo wir eben von dieser Stadt sprachen, einen Schuhladen gäbe. Ich stutzte. Was hatte diese Frage nach einem Schuhladen hier in einem Fußballforum verloren? Der Mann freilich leistete im Folgenden Aufklärung. Er wolle, schrieb er weiter, ein Auswärtsspiel seines Teams in Saarbrücken besuchen und suche für die Dauer des Spiels einen geeigneten Aufenthaltsraum für seine Frau. Ein Schuhladen also. Einen schönen guten Abend, liebes Vorurteil. Trotzdem mal die Frage, ist es in Schallplattenläden eigentlich ähnlich? Sind Record Stores Männersache? Meine diesbezügliche Umfrage kann gar nicht repräsentativ sein. Aber immerhin bestätigt Klaus Peter von Discover in Bochum, dass innerhalb der relativ gesehen älteren Kundschaft, also sagen wir mal 35 bis etwa 55, Männer schon in der Überzahl seien. 80 zu 20, so etwa beziffert Klaus Peter das Verhältnis. Stellt aber dann fest, dass zu seiner eigenen Überraschung bei der jüngeren Kundschaft der Frauenanteil wesentlich höher liege. Tom vom Parallelladen in Köln will ganz Ähnliches beobachtet haben. Mehr jüngere Frauen, relativ viel ältere Nerds, so in deinem Alter, sagt er mir am Telefon. Beide übrigens, Tom und erst recht Klaus Peter, sprachen während unseres heutigen Telefonats immer mal wieder mit der gerade anwesenden Kundschaft. Auf Englisch. Das übrigens hat mich an Schallplattenläden seit jeher fasziniert. Begegnungen mit Leuten aus nah und eben auch fern. Was mich darüber hinaus persönlich betrifft, hätte ich mein komplettes Leben in Schallplattenläden verbracht, vermutlich wäre ich schon Single geblieben. Bis heute. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um den Record Store Day 2012. Übrigens habe ich innerhalb der Angebotspalette eine Single entdeckt, für die ich vor Ort womöglich alles, auch meine eigene Frau, einen Moment lang zur Seite schieben würde. Die Inka Babies. My Sick Suburb. Meine kaputte Vorstadt. Auf blauem Vinyl. Himmlisch. Und deshalb an dieser Stelle gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Alles Liebe, alles Gute, ciao.